In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Ja, wir sind schön drauf. Das klingt viel besser. Menschliche Stimmen. Menschliche Stimmen. Es ist einfach, es ist das Grandioseste von dem Grandiosesten aller grandiosen Dinge, die mir überhaupt passieren und... Also, Jule... Du hier im Dunkeln seit Wochen und Tagen überall mit deinen Wichsgriffeln dran gewesen, alles kaputt. Hast du mitgekriegt, dass der Herr Burns in Kur ist? Hallo? Jule, hörst du mich? Ja, was machst du? Kommst du öfter hierher? Nein. Nein, bist du zum ersten Mal hier? Ja. Ja, und wie gefällt es hier so? Julchen? Ja. Schweigst du oder verarschst du mich? Du Glück. Nee, ich... Sag ich jetzt mal freundlicherweise. Ich, erst lege ich auf... Dann mute ich mich, wenn ich muss. Dann mute ich mich und dann pisse ich mir vor Lachen in die Hosen. Ja. Und dann entmute ich mich nicht und frag mich, warum du mich nicht hörst. Ja. Also ich fand's alles in allem, fand ich's grandios. Meine Quali kackt gerade ab. Ja, ausnahmsweise habe ich damit nichts zu tun. Also ist denn, wer ist denn die Lache von Rio? Ich oder wie? Also erstmal müssen sich jetzt alle Zuhörer, wenn es noch welche gibt, beim German Student bedanken. @GermanStudent auf Twitter. Ja, weil der German Student ist nämlich der Einzige, der überhaupt irgendwas kann. Alle anderen sind voll scheiße, besonders der komische Wavy Fight, ja. Dem würde ich auf Twitter anfollowen und am besten dem per Mail schön zuspammen. Echt? Ja, würde ich machen. Wenn ich jetzt online wäre, aber mein Skype ist, sagt ja, ich, mein Laptop sagt, ich bin. Also eigentlich hatte ich mir das anders vorgestellt. Wie hattest du dir das vorgestellt? Anders. Ja, wie? Differenziert. Ne, so. Aha. Eigentlich habe ich gedacht, schön hier den Sam Broadcaster wieder anfixen und dann. Läuft das, aber wie du siehst, ist ja hier alles kaputt. Ja. Aha. Ich habe aber nichts gemacht, ich warte es nicht. Ja, was hast du denn gemacht? Hast du jetzt hier eine Woche im Dunkeln rumgesessen oder was? Ja. Und hast gedacht, warte schon mal, bis jemand kommt. Ja. Aber kam ja keiner. Kam keiner. Ja. Kam ja keiner. Möb war irgendwie nicht. Ja. Warum bist du eigentlich jetzt hier? Ich wollte ja hier eigentlich ein bisschen Test machen und so, ne? Und habe auch schon hier von immer dieses Wimmern gehört und habe gedacht, da musst du mal gucken, nicht, dass ich hier irgendwelche Ratten oder so einziehe. Welches Wimmern denn? Ey, das von dir. Ich wimmer überhaupt nie. Hier ist im Diesseits-Studio in dem großen Saal, in dem der kein Porncast produziert wird. Und die Jule saß hier so im Dunkeln und hat immer, kann ich denn Eigentlich der tun sie Podcast? mich hier die ganze Zeit immer einsperren. Ich bin nämlich gefangen. Also du weißt, wenn du die Klinke runterdrückst, ja, und dann dich praktisch Ist zu. mit deinem Federgewicht gegen die Tür legst, ja, dann würde sie der Feuersicherheit wegen nach außen aufgehen. Ich sag jetzt nicht, was mir gerade in den Kopf kommt, das wäre gemein. Oh, fühl dich frei. Nein, ich wollte gerade sagen, ich bin hier nur an einem unbekannten Ort und erwarte menschenunwürdige Praktiken und so. Ihr seid nämlich alle gemein. Wer ist denn alle? Sag mal, wer Ja. alle ist. Du. Alle. Also alle sind auch der Chat. Alle, die von Möb Möb. Also zum Beispiel hier der High Five LOL. Das ist so ein Ja, Arschloch zum der Beispiel. sowieso. Ja, so. Oder hier. Ja, das ist der ganz Schlimme. Oder hier ein Bot. Der Bot. Der Bot ist auch der Der Größte. Bot. Ja, oder der Scheiß Aki zum Beispiel. Ja, der ist auch, guck mal, der ist so blau bei mir im Chat. Und Großteil blau. blau heißt immer Arschloch. Das hast du jetzt gesagt. Nee, du hast ja gesagt, es sind alle, die dich hier zu irgendetwas Ja, zwingen. aber ich habe ja die Möb-Möb-Idioten. Ja, das sind doch die da im Chat. Nee, das ist das Fußvolk. Das ist das Fußvolk. Ja. Und was bist du? Die Prinzessin auf der Erbse, oder was? Manchmal. Also, wenn du jetzt hier so verweilt hast, ne, in deiner Kerkerkammer, dann nehme ich mal an, da hast du auch jetzt die letzte Woche nicht so viel erlebt, oder? So Highlight-Technik. Wolltest du Ich habe uns heute Morgen irgendwas? was erlebt. Was denn, Jule? Erzähl mal, komm. Ich stand heute an der Bushaltestelle. Ah! Ja. Ja, und dann kam der Bus. Scheiße. Na ja, auch, aber Der Bus kam nicht. vorher. Ja, der dauerte, der kam ein bisschen länger. Der Bus kam Aber länger und öfter, wie die Wohnung. ja, und also öfters kamen die anderen Busse, meiner kam irgendwie ganz selten. Ja, also die anderen Busfahrer kamen öfters über dich und der eine kam überhaupt gar nicht. Gar nicht. Du musst nicht immer deine Praktiken, ja, auf andere beziehen. Ich fahre keinen Bus. Ich bin Ja, aber du steigst immer über alle aus anderen und so. Prinzip bin ich gegen öffentliche Verkehrsmittel. Ja, aber nicht gegen Geschlechtsverkehr. Ja, pauschal nett, aber auch nett. Ja, so manchmal schon. Verstehst du? Ja, hä? Ja. Aber nicht immer, oder wie? Nicht immer, aber manchmal. Und es kommt auch drauf an, mit wem. Also mit Jacqueline jetzt zum Beispiel immer. Ja, keine Frage. Dem Konrad? Auch immer. Ständig. Ja, aber der hat gesagt, du hast ihn geblockt. War der mal nicht gut und da hast du ihn gleich geblockt, oder Oh, wie? pass auf. Wo hab ich denn den Konrad geblockt? Auf Twitter. Auf Twitter hab ich den geblockt. Richtig. Auf Twitter, im So. Twitter, Gucken bei wir mal. Twitter. Im Twitter. Hier ist der Haifa Floll. So, dann schick mir dem mal eine Message. Ich Du block kannst ruhig ehrlich sein und ihm dir sagen, dass die letzte Nacht nicht so gleich gut lief. mal die Backen rot. Du Vogel. Er möchte bestimmt Feedback haben, damit es beim nächsten Kerl nicht so schlecht Ja, läuft. Feedback gibt's von mir beidhändig auf die Backen. Also ich stand heute Ach so, ja. an Erzähl. der Bushaltestelle und da kamen dann zwei Frauen. Gleichzeitig. Ja. Okay. War zu Geschrei, ja? Und haben mir Folgendes mitgeteilt. Ja. Alles Leid wird bald enden. Warum? Wohl jeder hat sich schon irgendwann einmal gefragt, warum es so viel Leid gibt. Seit Tausenden von Jahren leidet die Menschheit sehr unter Kriegen, Armut, Katastrophen, Verbrechen, Ungerechtigkeit, Krankheiten und Tod. In den vergangenen 100 Jahren ist mehr Leid geschehen als je zuvor. wird das alles irgendwann einmal ein Ende nehmen? Die trostreiche Antwort lautet ja, und das sehr bald. In der Bibel, dem Wort Gottes, heißt es, der Böse wird nicht mehr sein, die Sanftmütigen aber werden die Erde besitzen und sie werden wirklich ihre Wonne haben an der Fülle des Friedens. Für sie, wie lange? Die Gerechten selbst werden die Erde besitzen und sie werden immer da darauf wohnen. Das haben die dir einfach so gedrückt, du hast das jetzt auswendig gelernt und mir gerade vorgetragen. Nein, die haben mir da so ein Heftchen gegeben. So ein Heftchen. Nachdem Gott alles Schlechte und alles Leid beseitigt hat, wird die Erde zu einem Paradies umgestaltet. Die Menschen können dann für immer in Glück und vollkommener Gesundheit leben. Gottes Wort sagt, Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch wird Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein. Ja, ich glaube, das ist aus dem Wachturm. Also das ist auf jeden Fall, kann man sich einen Wachturm bestellen in verschiedenen europäischen Ländern. Mhm. Ja. Hatten die noch die Spritze im Arm vielleicht? Nein. Also ich habe sie nicht gesehen. So, und was hast du dann den Frauen geantwortet? Sie haben mir das ja nur in die Hand gedrückt. Mit dem Spruch und sind einfach weitergelaufen. Ja, ob ich was über alles, dass alles Leid bald zu Ende sein wird. Dann dachte ich so, die reden über den Tod. Die wollten mir gerade mitteilen, wann ich sterbe, aber nee. Wenn ich an Gott glaube, dann kommt das Paradies. Mhm. Ist halt Pech für dich. Für mich. Ungläubiger du. Du weißt doch gar nicht, ob ich gläubig bin oder nicht. Ach komm. Eigentlich bist du, glaube ich, du bist bestimmt Scientology-Mitglied. Ich bin bei Teilzeitgeist. Ja, aber die haben ja was mit Scientology. Nee. Die haben was mit Zeit vor allen Dingen zu tun. Der tut mir leid, kommt nicht auf den Stream. Aber ich glaube, der ist auf dem anderen. Dann muss er härter reiben oder auf den Einser wechseln. Der du mit deinem kommt. Also manchmal frage ich mich echt, wie alt du bist. 2. Na gut, ist okay, ich bin 12. Jetzt ist es raus. Warum bin ich denn so gebildet? Nur weil ich den aus dem Wachturm hier vorlese? Ja, nur weil die sich mal 3 Zeilen hier merken kann, ist sie gleich gebildet. Ich habe das ja gar nicht gemerkt. Ich habe mir die ersten 2 Absätze vorgelesen. Mhm. Ja, aber was möchtest du mir jetzt mit deiner gehaltvollen Botschaft jetzt mir persönlich mitteilen? Tja, das kann ich dir sagen, wenn ich die Stelle gefunden habe. Dass nämlich ich bald im Paradies sein werde und du nicht. Also nimmst du dir das Leben oder was? Nein. Das Paradies auf Erden. Ja, wo ist denn das Paradies auf Erden? Ah ja, hier. Hier, im Studio. Hast du einen geraucht hier oder was? Im Diesseits. Hast du hier irgendwo einen Eimer, Putzeimer gefunden, ein bisschen Chloroform rein? Ich meine Chloro. Ist da eine Chlorix? Chloro-Chlorix. Telefonnummer? Nicht. Aber wenn ich mehr Informationen wünsche, kann ich mich frei fühlen, an die nächstgelegene Adresse der Zeugen Jehovas zu schreiben. Und die nächstgelegene Adresse ist in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, die ist gleichzeitig in mehreren Ländern. Ja, Österreich, Polen, Schweden, Russland, Schweiz, Spanien, Tschechien, Türkei, USA. Okay. Sag mal, du fragst dich auch nicht, was mit Burns ist oder so. Ne? Du bist direkt hier drauf angesprungen und laberst schon los von deinem Wachturm. Und wer ist der Burns? Ja, also immer dieses zarte Schnuffelchen. Nee, ich kann Burns gar nicht nachmachen. Das ist meine Konrad-Stimme. Ja, also eigentlich wollte ich ja das hier so schön und so mit dir, aber weißt du, mit dir ist ja, kann man ja, hier Geplanung ist immer für ein... Hast du überhaupt gar nicht mit mir geplant? Klar, ich hab dir das alles gesagt, du hast einen Ablaufplan gekriegt. Nee. An die E-Mail-Adresse, die nicht funktioniert? Nee, den haben wir postalisch geschickt. An die E-Mail-Adresse, die nicht funktioniert. Weißt du, was postalisch ist? Nein. Gut. Weißt du, wo du wohnst? Nein. Weißt du, wo dein Haus wohnt? Nein. Kennst du jemanden von den fremden Menschen hier unserem? Nein. Okay. Was genau machst du hier nochmal? Ah ja, dumm Zeug. Dumm Zeug. Ja. So. Also, soll ich dann, möchtest du mir noch was erzählen oder soll ich nochmal versuchen, irgendwie mit Gehalt und so? Ich glaub's jetzt mit Gehalt, nachdem wir ja 50 Minuten zu spät sind und nur Quatsch über Audio gesendet haben, kommst ausgerechnet du mit Gehalt. Hast du ein schlechtes Gefühl? Ja, du denkst ja, das wäre ein Fehler, ja? Aber in Wirklichkeit ist das ja pure Absicht. Ich wollte halt gucken, ob die wirklich alle so horny auf dich sind, dass die da 50 Minuten auf dich warten. Ja, aber sie sind ja auf dich horny. Ja, die wussten ja gar nicht, dass ich mitmache. Doch. Woher? Dachte, wenn der Burns nicht da ist, dann muss ja ein besserer Stecher kommen. Richtig, wenn der Burns nicht da ist, rutscht halt ein anderer drüber. Ja, das ist ja auch kein Porncast. Sollen wir was zu deinem letzten Podcast-Abschnittsgefährten sagen? Oder? Ey, komm, lesen wir nochmal, wie viele Seiten nein, hat denn wenn, das? Wenn nein, du wie viel, über, wenn du, wenn du Jule, unbedingt Jule, ja, über Jule. Meine Ex-Podcast Partner reden willst, dann tu es doch einfach. Ja, Jule, sag mal, wie viel Seiten hat das Heftchen, das du da von den zwei alten Schrapnellen bekommen hast? Das ist vielleicht so eine halbe DIN A4 Seite im Querformat. Das sind noch nicht mal mehrere Seiten, oder was? Das sind so gefaltet? Ja, zu 3. Also du musst... Komm, pass mal auf, wie viele Teilen hat denn das Machtwerk? Keine Ahnung. Also, nee, das ist 2/3 im Querformat von einer A4-Seite. Verstehst du? Sag mal, welche geistige Behinderung hast du eigentlich? Alle. Alle? Alle, die es alle geistigen Behinderungen hast du. Und trotzdem ja. Bist du immer noch in der Lage, mit mir zu sprechen. Trotzdem willst du mit mir podcasten. Was ich will. Der Chat ist leicht verwirrt. Worüber denn? Du sollst mal was zum Rio sagen, sagt der German Student. Und der Chat verlangt nach Aufmerksamkeit. So, wenn wir gerade hier gucken. Also, dass die Annika mit ihrem Bayer noch nicht 100% glücklich ist, ja, das mag gut sein. Da weiß ich halt jetzt im Moment derzeit in meinen Unterlagen hier noch nichts, aber die hat ja auch so ein Mac, ne? Aber das wird noch gefixt, ja? Leider können wir immer nur eine nach der anderen verhaften und da du hier der absolute Problempart bist, mich den ganzen Tag auffällst, weiß ich überhaupt nicht, wie ich noch irgendwie ja, mit irgendwas zurande kommen soll, solange ich dich dauernd hier habe. Ja, immer hier verstellen, Technik kaputt. Und Annika verdient er 60% an den Biodynamics Einkünften und hat erstmal ganz kräftig von dir abgesahen. Richtig. Und wenn ich euch dazu bringe, 3 Headsets zu kaufen, bin ich morgen auf den Bahamas. Ja. So, also wer möchte, ja, ich glaube, ich habe da mal so einen Bahama-Post vorbereitet. Ja, der möchte, der kann mich gerne auf die Bahamas flattern, ja, sollte die Kohle dafür reichen, ich bin sofort weg, ja, zack, am Strand, ihr könnt mich besuchen oder so, ja. Ja, aber der Rio kann ich da nicht besuchen kommen mit seiner Bahncard 100. Ja, das liegt vielleicht daran, dass die Bahn selbst mit der Bahncard 10.000 nicht bis in die Bahamas fährt. Ja. Könnte, oder? Meinst du? Ja? Hast du das Zugunglück in Hessen mitgekriegt? In Mülheim? Aber du bist auch wie so ein Rentner, den man auf der Gast tritt. Und hier, Erna, wie ist bei dir? Ja, geht so, der Krebs, halbe Meter wieder weggeschnitten. Ach, hier, geschnitten. Heute im Angebot bei Metzger Paulke, das Pfund Bauchfleisch nur 2,49. Ja, Gruß daheim. Ja, dann sag was über den Rio. Soll ich? Und über Jackal und dich, weil ihr seid irgendwie alone in the interwebs. Ja, also wir führen hier so eine Dreierbeziehung und der Jackal wollte ein bisschen aufmuppen und da mussten wir dem halt den Burns dann leider kalt machen. Der ist jetzt tiefgefroren sozusagen. Und wie? Schockgefrostet. Ich meine, wie habt ihr ihn? Mit Eis. So habt ihr ihn kalt gemacht. Wir haben ihn wie den einen hier. Weißt du, wen ich meine? Nein. Von Star Wars hier den einen, weißt du? Scheiße, jetzt komme ich auch nicht mehr drauf. Der Han Solo. Ne? Carbonit, da haben wir gedacht, komm, scheiß drauf, Carbonit ist für Loser, machen wir mit Eis. Und in Wahrheit hängt er jetzt hier bei mir beim Fernseher. Zumindest Teile von Burn. Meine. Ja, die dicken Eier von dem, weißt du? Wie die Schweine hängen bei dir. Mit Kopf nach unten. Die Schweine. Ich will gerne wissen, wo du eigentlich herkommst. Im Schlachthaus. Kennst du nicht, wie die Schweine darunter hängen? Bevor sie dann zerstört. Im Schlachthaus sind. Hängen, ja, das sind aber halbe Schweinehälften. Ich meinte, er nein, ist nein, er nein, thront hier als Trophäe an meiner Wohnzimmerwand. Du sollst nochmal Han Solo sagen. Nein. Die Alex hat aber bitte gesagt. Han Solo. Also ich habe Explowurf sagt das Richtige. Eine Hälfte vom Rio hängt bei dir und die andere beim Jackal. Richtig. Ihr wisst aber schon, dass Kannibalismus in Deutschland verboten ist. Also nur weil ich Menschen in mehrere Teile schneide und an meine Wohnzimmerwand hänge, heißt es noch lange nicht, dass ich die auch gleichzeitig esse. Man guckt dir den Burns an, dann weiß, wie der schmeckt. Nee, ich habe ihn noch nicht probiert. Ja, wir haben da schon mehrfach dran geleckt, wir können das wissen. Guck, ich habe auch die Fußnägelmaschine von dir. Ah, hier. Cool. Nee, das hört sich beim Jackal besser an. Jackal also erstens habe ich nicht gelacht über das Zugunglück. Und ich lache auch nicht über die Schweinehälfte, nämlich nur über Rio. Das ist ein total, also okay, wobei, das ist dann doch kein großer Unterschied. Was? Naja, ein großer Unterschied zwischen der Schweinehälfte und dem Rio. Aber wie sprichst du denn über den? Ja? Du hast gesagt, wenn wir uns hier ein bisschen lustig über den Mann so chillig, das ist das eine, ja, aber den so brutal runterzumoppen, wenn da lauter Leute zuhören, das ist echt, Jule. Du hast eine Art manchmal an dir. Das geht nicht an mich, sag ich dir. Ja, der Chat holt hier auch schon die Moralkeule raus. Ja, ich bin ein wenig leiser geworden, denn ich hab mir eine Zigarette. Hier. Ich kann auch mehr schreien, wenn du möchtest. Dumpfer ist der Ton geworden. Vielleicht spreche ich nur mit einem männlichen Nachdruck. Ja, was ist denn jetzt mit dem Rio? Oh, der ist kalt gestellt. Ja, soll ich jetzt noch? Ich weiß nicht, ich wollte jetzt erst noch mal eine Zeile aus deinem Dokument von den Frauen von heute Morgen hören. Du springst aber auch immer hin und her, gell? Wieso ein alter Knacker, der da einkaufen geht? Ja. Oder was auch immer du da vorhin gesagt hast. Richtig. Wie die Erna und die Gertrud. Ja? Bei uns auf der Gas. Ja, der Herbert und der Karl. Boah, weißt du, was ich auf so Dörfern hasse? Was dann? Samstags Straßenkern. Du weißt ja, was man mit jemandem macht, der samstags sein Gast nicht geht. Den hebt man in die Hall of Fame. Nee, dem müsste man den Lachs auf die Werkbank nageln. Der Def-Rider geht. Den hast du vertrieben. Was ist denn jetzt mit Rio? Also. Lebt er noch? Ja, der Herr Burns lebt noch. Und er grüßt alle Fans und alle Haters. Also. Ja, also dich als Hater. Und Aki als Fan. An Aki und die anderen als Fan. Und Entschuldigung. Der Herr Burns ist derzeit in Kur. Der muss mal ein bisschen abchillen. Und wenn der wieder zurückkommt, denn er wird ja auch wieder zurückkommen, also die lassen den da irgendwann, glaube ich, wieder raus, dann wird er sich da vielleicht zu äußern. Oder auch nicht. Auf jeden Fall ist der jetzt erstmal, ich sage mal, mal hier in meinen Kalender gucken. Mal April, also hier den Monat nicht mehr, den Mai auch nicht. Also sagen wir mal danach. Aki fragt, ob der Ryu in der Klappe ist. Ich meinte Nein. Klappe, er meinte Klapse. Ich würde aber sagen, ja, also diese, wie soll ich sagen, diese Version der Geschichte bestätigt aber nur die Tatsache, dass wir ja davon ausgehen, dass Ryu eigentlich in der Klapse wohnt, wegen den Krankenwagen, die da immer vorbeifahren. Ja. Und ihr könntet doch einfach ruhig zugeben, dass er total ausgetickt ist und jetzt wieder eine Weile in Isolationsraum zellen muss und so. Ja, wenn das so wäre, könnt ihr ja trotzdem podcasten. Nee, das ist ja kein, sonst wäre es ja keine Isolation. Dick hat dann schon verboten bekommen, sein Equipment damit reinzutun. Da könnte er sich ja mit verletzen. Ja, also in Wahrheit ist es so, wie die Jule sagt, der Burns ist auf der geschlossenen. Und da hat er sich wie Endlich. immer nicht benommen und dann haben sie ihn eingekerkert in die Isolationshaft, ohne irgendwas. Und Es hat lange gedauert, ihn dorthin zu kriegen. ja, das ist, da mussten mehrere Pfeile, ne, die mehrere Elefantenherden, ja, in den Komatod geschickt hätten, mussten wir auf den Burns abfeuern, der war überhaupt nicht rückzustellen. Er hat sich in mehrere Pfleger verbissen. Ja. Guck mal, der Attik, ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber der heißt Tierkritiker auf Twitter, der hat während der Kur gecastet. Ja, also pass auf, du kannst einfach Folgendes machen. Alle deine tollen Ideen, Das ist ja? ja nicht meine, das war ja die von der Chat, im Chat. Okay. Ja, gegen den Chat will ich nichts sagen. Und German Student, wir dissen hier nicht die geschlossene, wir dissen hier nur Rio Burns. Ja, also eigentlich ist es so, die Jule erzählt lauter Lügen, ja, über Leute, die sich direkt nicht wehren können, während ich euch vorhin die Wahrheit gesagt habe. Ja, der Burnsy ist in Kur, der muss mal ein bisschen chillen, ja, der ist die nächsten 6 Wochen auf jeden Fall nicht da. Also, was wir jetzt hier mit der Wahnsinnigen machen, das wollten wir jetzt eigentlich hier, wollten wir jetzt hier so ausklamüsern. Ja, hab gedacht, komm, wenn da wirklich echt noch einer heute Abend bei der Alten einschaltet, ja, dann fragen wir einfach mal. Sind überhaupt noch welche da? Ja, und die haben das auch voll geschluckt mit deiner geschlossenen Geschichte, glaube ich. Also der Burns sitzt nicht in der Psychiatrie, ja, weil dann würden wir von da podcasten. Wobei das mit der Jule manchmal ist, ach. Ja, also. Was denn? Mach doch gar So, ne? Mach doch gar nicht. So, und soll ich noch mehr oder hat sich das dann für dich jetzt erledigt? Nee, du kannst noch mehr. Soll ich? Ja, mach mal. Ja. Ja, und ich, ne? Also nachdem der Burns dann so in Kur war, habe ich gedacht, komm. Der ist doch noch. Der war doch noch gar nicht. Ja, ich habe doch gesagt, während der so in Burns ist, in Kur ist, ne, habe ich gedacht, komm. Chillst du auch ab und verpisst dich erstmal 4 Tage. Und dann war ich weg. Und Ja, habe. Möb auch. Richtig. Na, das stimmt ja so nicht. Na, das WWW war blöderweise kaputt. Ja, weil Fehler. Aber unter radio.möb.möb ist die Seite ja immer und nach wie vor noch zu erreichen. Das wussten alle außer du. Ja, wollten wir dir auch nicht sagen. Hab gedacht, komm. Ich habe gar nicht nachgeguckt. So, woher willst du dann wissen, dass die Seite die ganze Woche down war? Ich ging einfach mal davon aus, Du gingst einfach. dass wenn du nicht da bist, hier nichts läuft. Ja, wenn ich Das da war bin, läuft ja auch eigentlich ein nichts. Hast du ja eben Kompliment, gesehen. mein Schatz. Weißt du, wenn du mich lachend in eine Kreissäge schubst, ja, Meine ich das auch sieht es vollkommen im lieb? Prinzip freundlich aus, ja. Ihr werdet wahrscheinlich trotzdem drauf. Der Rolltroll will übrigens vernünftige Piraten in Österreich haben. Er soll sich welche züchten oder klonen. Ist das nicht eigentlich ein Widerspruch an sich? Ja, was haben die Piraten denn jetzt heute so Tolles gemacht? Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht mitgekriegt. Von daher kann mir das ja jemand mal in zwei Sätzen zusammenfassen. Ja, der Rolltroll kann es ja machen. Die sind alle toll. Das sind FSBs Parteikollegen. Ach, der FSB ist P Pirat. Rolltroll ist an und Bord, oder? Jupp. Ex. Ja. Er hat ja Ja. schon mal gesagt, also alle meine Egos summen Tetris, bis auf den einen, der spielt mit der Kettensäge. Aha. Ja. Tut mir leid, hat mich auf Twitter gefragt und Ob du doof bist. Und da hast du geschrieben, nee, es ist meine Art. ob ich was bin? Was? Jule? Kann ich gerade ganz schlecht verstehen. Kannst du das Ob nochmal ich was? wiederholen, Das bitte? habe ich jetzt echt nicht verstanden. Sag nochmal. Ich hab dich gelle gern. Ich weiß. In 3 Minuten. Tut mir leid. Was Tut mir denn? leid, tut mir leid. 3 Minuten. 3 Minuten. Dann? Bist du gekommen? Dann bin Und ich ich darf gekommen. gehen. So. Ach, in 3 Minuten bin ich. Ah. Der Chat will mich durchknuddeln. Ja, der Chat. Und durchnudeln. Der Chat Aber hat mich. Konrad haben wir verloren, glaube ich. Warum? Weil der ist irgendwie nicht mehr da. Der Konrad, der wartet ganz sehnsüchtig auf Twitter, der kriegt gleich rote Backen. Der ist ja auch erst aus dem Urlaub zurückgekommen. Der soll sich jetzt mal hier nicht so anstellen. Er hat kaum einen Tag da schon Terz machen. Also, um dann nochmal zurückzukommen, ja, weil du ja hier ständig alles kaputt machst, wenn ich was. Burns, wo ist denn der? Burns Kur, ja, möp, möp kaputt, aber jetzt im Fix. Ja. So. Und du? Und, Bist du auch in Kur? hallo, Jule? Kannst du mich hören? Ja, hallo. Ah, da bist du ja. Hallo. Ob du doof bist, hast du gefragt. Nee, ich finde dich sympathisch eigentlich. Du findest mich so doof, wie ich bin, total sympathisch. Nee, ich finde dich so als Person einfach toll. Dankeschön. So. Ja, möp, möp kaputt, aber jetzt wieder ganz. Vielen Dank für die, an die Leute, die mich da drauf hingewiesen haben. Ja, auch ruhig kontinuierlich, weil oft ist es halt so, dass irgendwas an den Arsch geht und keiner Bescheid sagt. Von daher war das irgendwie, ja, ich wusste es zwar, aber trotzdem ganz nett. Immer schön weiter nerven, das ist gar nicht mal so schlecht. Du bist ja sowieso nicht da. Richtig. Und es geht jetzt wieder voran. Nur diesmal halten wir uns mit der Ankündigung zurück, bis wir 100% laufen. Ja. Wir sind da nicht mehr von entfernt. Diesmal habe ich schon ein paar Mal, ne, so praktisch sozusagen, also in meiner Polly Pocket Welt, ja, ist alles total super. Polly Pocket. Ja. Und läuft. So, jetzt wäre ja mal so Also, die Thema, Piraten. die Piraten wären ein Thema. Aber Jule, jetzt hältst du mal die Sabbel 20 Sekunden noch. Ja. Wir müssen uns ja jetzt überlegen, was wir mit dir machen. Ne? Also jetzt, wo du keinen Geschlechtspartner mehr hier hast. Müsste mal das hier irgendwie neu. Geschlechtspartner? Geschlechtspartner oder Eine Geschlechtsverkehrspartner. Geschlechtskrankheit. Hast du eine Geschlechtskrankheit? Was hast du denn? Alle. Alle. Also Vaginalherpes ist ganz schön fies, habe ich gehört. Ja, das kannst du ja ein Lied von singen. Kannst du ja ein Lied von singen. Den habe ich nicht ausgedacht und hatte den schon hier aufgeschrieben. Kennst du Monkey Island? Nee, ich kenne Donkey Kong. Kennst Donkey Kong? Naja, sonst hätte ich jetzt gesagt, du kämpfst wie ein dummer Bauer. Donkey Kong war lustig früher. Und was hat er so gemacht, der Donkey Kong? Wollte er dich immer ein bisschen mal mit nach Hause nehmen? Unsittlich berühren? Zeig mal an dem Teddy da vorne, wo der Donkey Kong dich überall angefasst hat. Mal doch mal ein Bild. Content Cast gibt es demnächst wieder. Oh. Das ist in der Planung. Schön. Ich bin stolz auf dich. Nö, sei stolz auf die Annika. Ich bin sowieso stolz auf die Ich werde Annika. dazu immer gezwungen. Also ich mache hier doch nichts freiwillig. Ja, die Annika kann ja auch eigenständig arbeiten im Gegensatz zu dir. Ja? Ja. Die ist ja ein Pro und du bist. Aber sie ist auch Langzeitstudentin. Die darf von mir aus den ganzen Tag tun und lassen, was sie möchte. Dankeschön an die Geburtstagswünsche. Hast du jetzt Geburtstag? Ja. Du hast wirklich jetzt Geburtstag? Ja. Jetzt? Ja. Proof. Also jetzt und noch 23 Stunden und 59 Minuten. Ja, tits, get the fuck off. Wann der okay. Klargestellt? Dankeschön, Dankeschön für die Geburtstag. Glückwunsch, liebe. Dankeschön. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir zusammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. So, mehr gibt's nicht. Aha. Wo sind meine Geschenke? Also nicht, also die Geschenke nicht von dem Chat, nämlich von dir. Ich will nur Geschenke von dir. Warum? Ja, weil du bist. Schlafen wir miteinander? Noch nicht. Ja. Aber wenn hab du irgendwann eine, willst, ich, solltest du Ring? Jetzt schon mal in Geschenke investieren, mein Lieber. Habe ich einen Ring von dir, der mich knechtet und bindet? Ja. Wo denn? An deinem... Ja, jetzt, wenn man, jetzt wüsste gern, welchen Ring mein Finger trägt. An deinem Schwanz. An meinem Schwanz. Ein Ring um meine Eier. Hm. Ja. Okay. Guck mal, ich bin eine Attention-Whore, weil ich auf meinen Geburtstag angespielt habe. Ja, ist doch geil. Im Grunde hätte ich das aber nicht gemacht, hätte ich irgendwann in 3 Wochen, 3 Jahren oder wie auch immer Ärger bekommen, weil ich es nicht getan habe. Warum? Von wem? Von dir. Wieso? Kannst du ruhig sagen. Ich habe den nicht ja. Wenn meine Frau das mitkriegt, die rastet voll aus. Dann sind mal für die singe. Ich roll schon mit den Augen, wenn die ankommt und singt. Du singst doch ständig. Richtig, ich singe ständig immer. Ich bin ja, das wissen ja nicht so viele, ne? Ich bin ja Heckenschützen, Battle Rapper. Nee, also den Rolltroll tue ich wegen der Attention Whore jetzt nicht kicken. Ich muss mir jetzt erstmal durchlesen, was der über die Piraten gesagt hat. Weil über die Piraten ziehe ich manchmal gern her. Ja, komm, Jule, dann gib ihm. Also Piratenschiffe waren die ersten direkt demokratisch geführten Betriebe. Am Piratenschiff, wenn direkt es demokratisch. Einen Angriff gab, war jeder gleichberechtigt. Jeder Sklave hat dasselbe Stimmrecht wie ein Pirat gehabt. Das finde ich gut. Das sollten wir wieder übernehmen. Gibt's dafür ein, also jeder, so, was sind das für ein, so, Piratenschiff direkt versenkt. In meiner Diktatur, ja, hab ich das Sagen und alle anderen das Nachsehen. So. Ja, und wenn ich Captain auf so einem Pott bin, ja, dann Morderei auf der Bounty. Ja, oder du gehst hier über die Planke. Ja, aber sie haben schon eine Sozial- und eine Rentenversicherung gehabt. Für den Verlust eines Armes hat man einen extra Teil von der Beute bekommen. Im Prinzip hat es also damals schon eine Invaliditätspension gegeben. Aber was hat denn das jetzt mit den Piraten zu tun, die nach Österreich gehen sollen? Kannst du das verstehen? Also es ist immer schön, ne, wenn du mit einem Thema anfängst, mittendrin keine Ahnung hast und dann irgendjemand anderen fragst, was der davon eigentlich hält. Ja, aber das ist doch gut. So, die Piraten. Das ist eines der Themen, zu denen ich mich nicht mehr äußern darf. Warum darfst du nicht mehr? Das habe ich verboten bekommen. Von wem? Vom geheimen Leadership. Warum? Weil ich die Piraten nicht mehr ernst nehmen kann. Warum? Das darf ich nicht sagen. Weil es sonst direkt abgeht. Und ich bin ja jetzt handzahm. Bin ja alt geworden. Warum? Weil ich kann. Aha. Ja. Ah ja, die Piraten. Okay, pass auf. Die Piraten ist ja alles ganz toll und so, von der Idee bis zur Durchführung, größte Partei der Welt, so im Prinzip, tralala, hast du nicht gesehen? Ja, so. Wenn die Bratzen, die mich jetzt regieren, im Prinzip eine Antwort auf jede blöde Frage haben und zu allem Stellung beziehen und trotzdem nichts auf die Backen bekommen, ja, hole ich mir sicherlich niemanden, der noch nicht mal zu allem eine Meinung hat. Denn, so doof wie das halt ist, vom Prinzip her musst du das ja irgendwie haben. Sonst wird's halt ein bisschen blöd. Oder nicht? Dir fehlen also die Inhalte bei den Piraten. Was? Nee, das habe ich nicht gesagt. Dafür müsste ich mich ja damit beschäftigen, was die mir ernsthaft vermitteln wollen. Aber ob ich jetzt die Piraten wähle, ja, und die nichts verändern, ja, oder ich bei den anderen Verbrechern bleib, oder hier mit meiner coolen Action, ne, dann mache ich lieber meine coole Action. Ich fand den Urbach beim Land toll. Erzähl. Naja, der Urbach war beim Lanz. Und da fand ich ihn toll. Und nee, da ging es halt darum, dass der Lanz halt ständig auf diese Transparenz-Scheiße abzielen wollte und dass der Urbach ja sagen müsste, wie viel er verdient. Dabei hat er gesagt, er wäre ja gar kein Politiker, nämlich arbeitet nur bei der Fraktion. Was ist denn für eine Transparenz-Scheiße? Naja, die Piraten wollen doch die Transparenz haben. Für was? Für alles. In der Politik. Jo, ich wäre mit Fairness schon zufrieden. Sie wollen die Transparenz in der Politik und das heißt, dass sie nicht das, sie, also den Lauer will zwar nicht den Boulevard zu Hause in seiner Wohnung, aber halt schon Transparenz im politischen Arbeiten. Und ein Urbach ist ja eigentlich nur Fraktionsmitarbeiter und halt Parteimitglied, aber kein Politiker, der hat kein Amt. Und dann hat halt der Lanz unbedingt wissen wollen, was er verdient. Und da hat dann der Urbach gesagt, das sagt er nicht, weil er muss ja nicht. Und so. Ja, das kann ich doch. Ist der ein Abgeordneter? Nein, der ist nur, so, der arbeitet nur für einen Abgeordneten. Ach, der arbeitet für einen Abgeordneten. Ja. Und dann haben die sich über das Urheberrecht unterhalten wollen. Da hat dann der Lanz immer sich nur auf die bösen Datenklauer bezogen. Ja, ist ja richtig. Also, ist ja vollkommen richtig. Wir wissen ja, wenn es die scheiß Raubkopierer nicht alle geben würde, ne, dann würden wir die hochqualifizierten Werke, ne, die Content-Mafia, die Musikindustrie da auf den Markt schmeißt, auch voll genießen können. Aber wegen der blöden Raubkopierer, ja, die immer alles klauen, ja, alles klauen die, geht das halt nicht. Ich meine, es ist natürlich fraglich, ja, warum die Content-Mafia auf Seiten wie CNET oder auf downloads.net, nee, downloads.cnet, ne, also weißt schon, was ich meine, ne, auf den Publisher-Plattformen, wo sie dann irgendwelche Verlage und Redaktionen beschäftigen, auf der anderen Seite, die den Leuten erklären, wie man die neueste DVD dann doch noch knackt und rippt und dann auf der anderen Seite rumheult, guck mal, die bösen Raubkopierer und so. Ne? Ihr habt da ja das coole Video auf meinem Blog auch gehabt. Warte mal, das kann ich gerade mal rausziehen. Ne? Wo dieser freundlich guckende Amerikaner voll den coolen Trick erklärt hat, wie wir die fertig machen. Aber das hat anscheinend außer mir keiner geguckt oder so. Wobei, scheiß aufs Markenrecht, ey. Was interessiert mich das? Ja, bis wir, weiß, ohne Scheiß, was interessiert mich Copyright? Ja, wir haben ganz andere Probleme. Ich finde ja, die Ärzte haben ja jetzt ihr neues Album rausgebracht und Gott. Die machen das gut. Ja. Haben die nicht rumgeheult, wir sind so Punk oder wir sind kein Punk und wir sind so wohlhabend? Wieso ist eigentlich immer gar jeder, nicht, der berühmt ist, am Heulen? Ja, die sind überhaupt gar nicht am Heulen. Die gehörten zu den wenigen, die als der Kopierschutz rauskam, gesagt haben, sie machen das nicht. Sie haben keine Lust auf den Kopierschutz, weil der sowieso nichts bringt. Und haben gesagt, okay, wir wissen, durch die Downloadzahlen und durchs Internet gehen unsere Plattenverkäufe nach unten. Deshalb. Was ja vollkommen unbewiesen ist. Naja, sie haben das schon am Portemonnaie gemerkt, dass sie weniger eingenommen haben an den. Da sage ich jetzt einfach mal, liebe Ärzte, das ist glatt weggelogen. Beweist mir das mal. Beweist mir mal, wie ihr gemerkt habt, ja, dass in eurem Portemonnaie durchs Downloaden das Geld runtergeht. Naja, das nee, ja sie, haben, nein, Scheiß, sie haben gemerkt. Was ich gehört habe. Sie haben gemerkt, die haben ja bisher immer eine bestimmte Menge an Schallplatten oder an CDs verkauft. Und die CD-Verkäufe sind zurückgegangen. Ob das jetzt daran liegt, dass die Leute weniger CDs verkaufen, kaufen oder, also indem sie gar nichts kaufen oder und sie es gar nicht mehr anhören oder ob sie es sich im Internet anhören oder runterladen oder wie auch immer, sei mal dahingestellt, aber die CD-Verkäufe gingen wurden weniger. Und so, die und haben einfach gesagt. Wie viel haben sie auf iTunes und anderen Musikplattformen umgesetzt? Keine Ahnung, ob die überhaupt bei iTunes sind, aber was sie auf alle Fälle gemacht haben, ist, die haben gesagt, okay, das können wir sowieso nicht dagegen steuern, das ist nun mal so. Wir haben jetzt auch, also die gehören ja auch nicht zu den Leuten. Also haben sie eine eigene Plattenfirma, also die sind jetzt nicht irgendwie abhängig von der anderen. Und die haben gesagt, wir machen auch nicht diese Abmahnkacke. Wir erhöhen einfach die Tickets von unseren Live-Konzerten. Und, das muss man aber sagen, ich war irgendwann, das war auch schon ewig her, war ich auf einem Konzert von denen, auf einem Festival, also auf einem Open Air. Da haben drei Vorbands gespielt. Eine Vorbands waren die Beatsteaks. Die haben die drei Vorbands haben jeweils eine Stunde gespielt, also 3 Stunden Vorbands und 3 Stunden Ärzte. Und das hatte damals 25 Euro gekostet. Und die Tour momentan kostet 40 Euro. Und das sind für die Ärzte auch noch gute Preise. Und die sagen, okay, dann wir und was sie machen, das fand ich ganz gut, ihr ganzes Album gibt es momentan mit so komischen Videos zum ganz Anhören auf YouTube. Ah, das ist jetzt komisch. Weil naja, das ist doch besser als ein Sven Regner, der sich hinstellt und über YouTube und wie auch immer schimpft und die nehmen das einfach an. Das mag ja sein, dass das besser ist. Aber das ist doch mal nicht die Ärzte. Ich dies wenig will. Wer soll mich denn aufhalten? Doch. Nein. Hinder mich. Mach ich. Wie? Tschüss. Kannst du hier alleine podcasten? Mach ich hier den Rio? nee, ich finde das gut. Ist besser als zu sagen, Nö, das ist scheinheilig. Wieso also, ist es denn scheinheilig? Erstmal alleine die Behauptung. Ja, dass man das gemerkt hat. Da müsste man ja mal fragen, produzieren die Ärzte in den letzten 10 Jahren pro Jahr durchgehend gleichbleibend Musik? Nein, ich habe jetzt daraus gemacht, das war meine Argumentation. Es kann durchaus sein, dass die Ärzte gesagt haben, unsere Plattenverkäufe gehen aus welchen Gründen auch immer zurück. Ja, und ein Grund könnten die illegalen Downloads sein. Ach, jetzt ist das auf einmal könnten. Das wären auf einmal ganz andere. Ja, hallo, tut mir leid, ich rede hier sowieso immer nach freier Schnauze, da achte ich sowas nicht. Aber wenn du schon darauf jetzt mich festlegen willst, dann relativiere ich das halt. Ja. So. Mhm. Ja. Auf jeden Fall haben sie gesagt, also das weiß ich mit Sicherheit, die Plattenverkäufe gehen zurück, sie verdienen nicht mehr das an den Plattenverkäufen, was sie bisher immer verdient haben und haben aber keine Lust auf Kopierschutz und Abmahnungen und wie auch immer. Deshalb haben sie ein Stück weit die Tickets erhöht. Und die Tour, die sie jetzt rausbringen, ist ja auch schon überall fast ausverkauft. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ah ja, pass auf. Dann entschuldige ich mich bei den armen Ärzten, die auch unter anderem von dem bösen, bösen Internet so böse, böse fertig gemacht wurden, dass ihre Verkäufe... Das haben die doch überhaupt gar nicht gesagt. Was drastisch in du bist den Keller so ein Depp. Ging. Es ist schön, dass immer, egal wer irgendwas macht, es sind immer erstmal die anderen schuld. So, das Internet, die Raubkopierer, das ist vielleicht auch mal irgendwie an einem... Ich meine, ob man die Ärzte jetzt mag oder nicht, das ist... Ey, Entschuldigung, das ist wie eine Partei, die sich deshalb gründet, weil sie eigentlich geil auf Pirate Bay ist. Ach Quatsch, es kann doch natürlich auch sein, dass die Plattenverkäufe zurückgegangen sind, weil die Alben momentan nicht mehr so... Weil sie einfach nicht mehr so viel rausgehauen haben wie früher, können wir auch sagen. Oder weil sie, ja, aber es geht ja im Grunde nur darum, dass es ein Fakt ist, ja, dass die Plattenverkäufe zurückgehen. Und anstatt da irgendwie Fakten zu machen, um anders an das Geld zu kommen... Ja, haben sie veröffentlichen sie all ihre Videos auf YouTube zu dem Album. Also ich muss mir das Album momentan noch nicht mal selbst kaufen, weil ich kann mir die Videos auf YouTube und die Lieder vom neuen Album anhören. Was ich ziemlich gut finde. Also liebe produzierende Bands, ne, wenn ihr mal wieder am Abheulen seid, ne, weil die böse, böse GEMA und die GEZ und das Raubkopierertum und das Internet euch fertig gemacht habt und ihr in 5 Jahren immer noch nicht auf die Idee eines Direktvertriebes gekommen seid, ja, so wie das zum Beispiel Atari Teenage Riot macht, ja, Alec Empire, guck's dir an, ne, der kriegt's ja auch auf die Reihe, dann meldet euch bei mir. Ja, ich habe da ein paar super Geheimnisse am Start. Mit denen machen wir Kohle und ficken die Content-Mafia schön in den Arsch. Hm? Skype mich an. 24 Stunden am Tag habe ich Zeit dafür. Warum sollen wir uns die Charlotte Roach und den Böhmermann angucken? Und Möb 424, ja, mein Guter. Ich habe heute den ganzen Tag mich mit Parlamentarismus und Präsidentialismus auseinandergesetzt. Da darf ich heute Abend auch mal Scheiße labern. Und nicht auf meine Wortwahl achten. So. Oh, da waren gestern die Ärzte, da muss ich das gucken. Dankeschön. Bist du noch da? Ja, ja, ich hab noch hier, ich mach gerade eine Dose Mitleid für alle auf. Es gibt übrigens einen neuen Podcast irgendwann mal die Tage. Was denn? Mit dir? Jule referiert über Parlamentarismus und Präsidentialismus. Ja, böse Zungen würden sagen, da hast du da eh keine Ahnung von. Doch, ich habe da total viel Ahnung. Okay. Ja. Ja. Ja. Geil. Aber jetzt ist hier die Frage immer noch, was wir jetzt hier, wenn wir dann keinen Podcast machen. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich dachte, du wolltest ihn jetzt übernehmen. Ich gebe heute quasi an dich ab. Ja. Und dann machst du keinen Porncast und suchst dir noch eine weibliche. Ich wüsste da jemanden. Die hat ein Headset geschenkt. Ich werde der Annika ihre wertvolle Zeit. Nein, die hat es ja gekauft. Auf keinen Fall mit so einem Quatsch. Die hat das Headset nicht geschenkt bekommen. Sie hat es gekauft. Ja. Dann sagt der Annika oder zu deinem Seelen. Hier. Kannst du einen Treuhandservice machen? Ich flatter dir die 60 Euro, ja, und dann kannst du die der Annika geben oder dir davon eine Pizza kaufen, ja, oder vergraben, dass ein Geldbaum draus wird, ist mir scheißegal. Ja. Aber jetzt nerv mal nicht als die Annika. Ich meine doch gar nicht die Annika. Sondern die Annika. Nein. Sondern? Nicht die Annika. Nicht die Annika. Nein. Eine deiner Freundinnen. Meine Freundin. Eine deiner Freundinnen. Eine meiner Freundinnen. Ja, du machst doch hier mit jeder rum. Ich mach mit jeder rum. Ja, und mit Sieglinde und so beim Supermarkt. Jo, ich nagel alles, was bei 3 nicht springt. Die Alex geht, jetzt dürfen wir auch gehen. Ja, die Alex wird halt auch irgendwann von dir die Schnauze voll haben. Was willst du machen? Ja, ich hoffe es ja irgendwann, dann muss ich nicht mehr podcasten. Wie lange ist das denn? Läuft das denn jetzt hier schon? Also eigentlich wollte ich ja das hier ernsthaft verhaften, aber das wird ja mit dir nichts. Ja, nachdem du hier schon Zug gemacht hast. Guck mal, ich wollte über das Zugunglück in Mittelhessen. Da hast du erst mal schön abgelacht. Nein, du hast gesagt, ich wäre ein alter Opa und so. Okay, dann erzähl mal vom Zugunglück. Nee. Jetzt möchtest du nicht mehr. Jetzt ist es auch blöd. Ja. Hältst du die Luft an, bis du blau wirst? Nein. Erzählst du vom Zugunglück? Genau, außerdem hat der Soundcheck 70 Minuten gedauert. Ja, und? Ja. Pass mal auf. Wir haben auf dem Soundcheck mehr Hörer als manch andere, die 100 Folgen gepodcastet haben. Also, ja, einer macht was richtig, einer macht was falsch. Oder jemand sendet noch nicht mal uns live. Das kannst du dir aussuchen. Das wäre jetzt meine diplomatische Fade-out, weißt du? Aber. Hallo? Der Explo-Bob geht nicht ins Bett. Die Alex geht ins Bett. Ja, Julian, wie soll das denn jetzt weitergehen mit dir? Soll ich dich dann wieder hier einschließen oder was? Oh, RTL titten. Ist zu spät. Ja, Jule, was machen wir denn jetzt mit dir? Nee, einsperren nicht. Machst du Masturbationscast? Nee. Kein Masturbationscast? Nee. Läufst du wild onanierend durchs Studio? Nee, ich finde eigentlich, wir bleiben bei unserem ursprünglichen Plan. Du übernimmst den keinen Porncast, machst daraus einen Homo-Cast mit Jackel und ich hab frei. Ich gehe auf Kur. So, pass auf, wie viel sind jetzt? Ich check mal, wer hier noch da ist. So. Niemand ist mehr da. Lieber Chat. Keiner mehr. Lieber Chat. Ich schreibe lieber Chat. Es hört uns keiner mehr zu. Lieber Keiner. Chat, wer will die Jule im kein Porn? Niemand, die wollen alle den Rio hören. Also gibt es jetzt 6 Wochen lang kein Podcast. Say yay. Ob ich gemutet bin, hört man mich nicht mehr. Ja, du bist so doof, hast du jetzt schon seit einer halben Stunde? Nein, ich war nicht gemutet, aber Aki fragt. Vielleicht. So, ne? Also jetzt hier die ernsthafte Frage. Also jeder sagt, wer möchte die Jule im Kein-Porncast? Say yay. Jule hört man gerade nicht, weil die Jule gerade die Klappe hält. Es tut mir ja leid, dass es solche Momente auch gibt. Also auf dem Stream, den ich ja nebenbei mithöre, kann ich dich hören. Von daher, die verarschen dich einfach so. Nein, die sind alle nur nicht gewöhnt, dass ich meine Klappe auch mal halten kann. Für Spielverderber. Also, ich weise euch mal darauf hin, seit ich die Jule hier nachts mal ordentlich durchgezogen habe, ne, kann die mittlerweile mehr als eine Aktion an ihrem Rechner ausführen. Die könnte also theoretisch auch selbst auf dem Stream. Ne? Aber ja, aber ich höre meine Stimme nicht gerne. Ja, das hat natürlich mit der Fähigkeit des Kontrollhörens, ja, geht das einher. Was ist denn an Journalismus bitteschön ein Männerjob? Die Annika wieder. Ich habe die Annika gar nicht als Lesbe bezeichnet. Nein, aber der Jackel. Das ist ja ein Arschloch. Der Jackel hat nämlich mal einen Homo-Witz geklaut. Erzähl mal, komm. Ich habe doch gerade gesagt, hier macht den Homo-Cast. Dann hat er hier keinen Lesben-Cast rausgemacht. Also wenn jetzt hier ACTA und so kommt, dann kriege ich dafür Geld. Jackel, das ist also, dir klar. Ob Frauenliebe lesbisch ist, ja, oder nur mal zum Checken, das ist mir im Prinzip egal. Ich gucke da trotzdem gerne zu. Der tut mir leid, hat heute eigentlich gar nicht zuhören dürfen. Der war für Dresden. Beim Fußball. Ja. Wie ist das denn? Suchst du eigentlich noch so einen echten Lebensabschnittsgefährden? Nee. Die imaginären reichen mir. Die imaginären reichen dir? Ja, die machen mir genug Ärger. Ich bin immer noch eigentlich, lieber Chat, bei dem Yay für die Annika, für die, nein, machst du schon fertig. Ich meine natürlich für die Jule. Ein Yay der, für die der Jule. Der hat mir jetzt einen Link geschickt, das ist bestimmt ein Keylogger. Soll ich die Geschichte erzählen? Ja, wie ich gestern dachte, dass du mich hackst. Nee, das heben wir uns auf. Das heben wir uns auf. Das ist einfach zu. Der ist zu gut. Er ist zu gut, als ihn heute schon zu benutzen. Die Geschichte ist halt einfach sehr, sehr episch. Das heben wir uns auf. Ne? Wenn ja, wir, hallo? Sollten wir den Scheiß hier, ja, wirklich bis nächsten Freitag durchziehen, dann erzählen wir das am Freitag. Ach, nur bis nächsten Freitag? Ja, schauen wir erstmal, wie weit wir dich bis dahin werfen können. Guck mal, ich kann sogar downloaden, währenddem wir podcasten. Ich kann mir sogar einen runterholen, während wir podcasten, aber das heißt ja nicht, dass ich das grundsätzlich mache. Ja, nee, jetzt war meine Internetverbindung gerade ein bisschen kacke. Ja. Die Franzi möchte, dass ich einen Fußball-Podcast mache. Dabei habe ich doch gar keine Ahnung von Fußball. Ja, du hast doch hier, bist doch hier Fußball und so, ja, ne? Ich sag doch immer nur so allen möglichen Mist. Ja, sag mal, weißt du was? Erklär mir mal abseits. Abseits ist, wenn der Ball angenommen wird, währenddem die Verteidiger das einfach in der anderen Mannschaft schon vor dem Stürmer stehen. Was? Also, guck hier. Wohin soll ich gucken? Guck! Du sitzt mir noch gegenüber, du kannst doch gucken. Ja. Also, die glauben uns auch. Ich hoffe nicht, dass sie uns das glauben. Auf jeden Fall. Weil du bist hier ganz nackig auf meinem Schoß als hin und her. Ist ja in Ordnung, jetzt ist es raus. Super. Ja, aber das waren nicht wir, das war ein anderes Podcast-Paar. Also kein Fußball-Podcast. Doch, ich kann, ich weiß ja, ich sehe ja. Erklär uns bitte nochmal abseits. Nein, also, wenn die eine Mannschaft. Wenn die Einnahmen gewinnen sind und die anderen finden das scheiße, dann pfeift der Schiri abseits. Den Ball abspielt und derjenige, der den Ball annimmt, zwischen Torwart und Verteidigung steht. Dann ist das abseits. Oder? Also anders gesagt, wenn der angespielte Spieler vor dem letzten Mann der gegnerischen Mannschaft zum Tor hingesehen steht. Oder so. Oder wenn der Torwart ins Gesicht. Okay. Also Fußball dann eher nicht. Weiß ich nicht, ich habe ja keine Ahnung. Ich sage halt einfach. Ja, der Chat, ja, ich meine auch den letzten Feldspieler. Sorry. Ich hab Spieler. Ja, nicht. Ja. Ja, der Torwart, das ist ja mal so ein. Das musst du halt machen wie ein Oli Kahn. Ne? Einfach aus deinem Tor raus, rüber auf die andere Seite in den 16er und mit der Faust wegfausten und sagen: Ja, ich dachte, der Torwart darf im 16er den Ball in die Hand nehmen. Möb 424, nein. Wollte ich nur mal sagen. Nein. Wer hatte eigentlich das Bingo, Podcast-Bingo vorgeschlagen? Ich nicht. Auf so Ideen komme ich nicht. Ne, da arbeite ich nämlich an so einer Lösung fürs Spielen. Also man könnte. Du sollst doch an der Plattform arbeiten. Ja, das mache ich nebenbei. Weißt du, ich schüttel mir. Guck mal, jetzt noch nicht gemerkt, ja, aber Innovation, ja, schüttel ich aus dem Ärmel. Aha. Ja. Was sagst denn du zum Krass? Wollen wir da heute schon drüber reden? Müssen wir da überhaupt drüber reden? Alter, ich habe mir noch nicht mal wirklich angeguckt, was der überhaupt gesagt hat. Also einfach, ich sag mal eins, ja. Wird man diese ganzen geistigen Vollopfer, die sich den ganzen Tag in den Medien aufspielen, nicht alle so überhypen, ja, würden die irgendwelche blöde Scheiße von sich geben und keine Sau würde es merken. Im Prinzip ist mir das vollkommen egal, was der Krass irgendeinem erzählt, ja, weil ich leider nicht sehe, wie das uns weiter vorwärts bringt. Und ich bin ja immer an Fortschritt interessiert. So. Also echt? Weder der Koran noch die Gratis-Bibel, noch der Krass, noch die Piraten, ja, bringen uns vorwärts. Und von daher. Guck mal, der Pirat hier bringt einen Juden-Kack-Witz. Ja. Das ist ja so typisch. Von der Nazi kann ich auch, wenn ich Hitler geht mir auch maximalst auf den Sack, ey. Und die NPD und der Verfassungsschutz eh. Ja, aber. Du kannst halt einfach mal deine Parteimitgliedschaft. Stalin! Und. gegen jeden. Kündigung beim Verfassungs- müsst ihr einen Stalin schreien. Ja? So lange, bis man im scheiß Internet dieses dumme Abhitler nicht mehr hat, sondern es wird abgestalint. Ja? Der tut mir leid. Denkt jetzt übrigens, dass wir bis nächsten Freitag podcasten. Ja, das machen wir auch. Ich dachte, du willst es machen. Aber mit wem? Ja, FSB Hitler ist tot, das stimmt. Das hindert ihn aber nicht daran, mir permanent auf den Sack zu gehen. Sucht er dich heim als Geist? Nee, also mir geht das halt auf. Ach komm. Hitler, Piraten, Günter Grass und der Koran, das sind die Gründe, warum es mit Deutschland nicht vorwärts geht. So, jetzt ist es raus, ich hab's gesagt. Und die stelle ich auch gerne alle auf dieselbe Stufe, da kenne ich nichts. Stalin! So bestimmt. Von was ich Ahnung habe und was nicht, das ist zum Glück voll egal. Ich dachte, nee, ich glaub, der bezieht sich auf Israel ist ein Terrorvolk. Ich glaube, der LOL-Pones ist im falschen Chat. Warum? Der muss zu unseren Nachbarn. Und zum. Wohin? Unserem Freund. Dem Kerl mit den vier Buchstaben. Was? Ob ich dich auch, wenn wir irgendwann hier fertig sind, in die. Ob du. Nee, vielleicht tust du ja den Rio dann in der Klapse abwechseln. Weißt du, der kommt gehalten, nachdem er ein paar Monate oder wie auch immer so lange mit mir gepodcastet hat, ist er jetzt in der Klapse und wird therapiert. Und wenn er dann wieder gesund ist, bist du fällig. Oder vielleicht habe ich dem seine Klaps gebaut. Kann auch sein. Ja. Aber ich bringe euch ja alle noch rein. Also Machen wir jetzt mal Schluss, wenn Mann. ich jetzt Islamist wäre, ja, ich hätte den Koran ja als PDF verteilt. Ja, Aber aber du bist doch einer. ich bin einer, klar. Ich bin der Koran. Ja. Ja. Ich bin aus Neu- und Alte Testament. Guck mal, der FSB macht die Piraten wieder total sympathisch. Lass mal den FSB in Ruhe. Ja? Der hat Was jetzt. heißt eigentlich FSB? Ich hätte was, aber ich hab's mir zum Glück im letzten Moment verkniffen. Front. Sie liebt mich, heißt es aber nicht. Klar. Nein, weil sie liebt mich wäre dann SLM. Kannst du schon alle Buchstaben des Alphabets? Nein, nur die ersten des Wortes. Nur die Reicht ersten doch. 26, gell? Ist klar. Nein, die ersten der Wörter. Und nun? Ey, was ist denn jetzt? Was meine ich? Ich schließe dich hier ein und guck morgen, ob du hier noch. Nein. Soll ich rauslassen oder was? Du kannst endlich mal aufhören, mich ständig hier irgendwie gefangen nehmen zu wollen. Du musst auch mal duschen gehen dann, gell? Weil das ist es. Also. Ja, aber ich kann ja nicht duschen, wenn du mich ständig in diesem scheiß Studio lässt. Ja, ich wollte es ja nur sagen, für den Fall, dass du hier rauskommst. Also. Pff. Ja, solltest du vielleicht mal eine Dusche entweder hier einbauen, wenn du mich schon einschließt, oder mich rauslassen. Verstehst du die Logik? Guck mal, wenn du einmal hier gerade durchgehst, ja, und dann links, da sind die sanitären Anlagen, da sind auch Duschen. Ja, aber da komme ich doch nicht raus, weil da die Tür zu ist. Willkommen im geschlossenen. Du hältst mich doch fest gegen meinen Willen. Ich bin ja auch die Sea Org. Ja. Wir sind ja auch in Schweden. Also wir könnten das auch so machen. Ich mach einfach nebenbei einfach, was ich zu machen hab, ja, und drück dir alle 20 Sekunden einfach irgendeinen Satz und du lachst dann, ja, gehst aufs Bauchfleisch und die Anna Kannst zurück. auch sein lassen, ja? Ich kann doch sein lassen, ja. Jule, komm mal her. Jetzt erzähl doch nochmal von deinem Zukunftsleben. Das ist ja gar nicht mein. Das Wie ist ja war gar das nicht denn? meine. Wie war das denn? Erzähl mal. Komm, Jule. Ich glaube, wir sollten uns verabschieden. Nee, Jule, komm, erzähl mal. Komm, trau dich, komm. Musst du nicht noch an der Plattform arbeiten? Komm, Jule, komm, erzähl mal. Komm. Trau dich. Die warten alle. Jule. Ich sehe dich. Gar nicht wahr. Okay. Kannst mich gar nicht sehen, ich habe mich versteckt. Stimmt, ich habe ja auch keine Augen, denn die habe ich mir eben ausgestochen in der Hoffnung, dass der Schmerz größer ist als der in meinem Kopf. Und? Hilft nichts. Wie für zwei ausgestochene Augen, wie würde ich denn da auf dem Piratenschiff entlohnt werden? Weiß ich nicht. Maximal, sagt der Chat im Chat. Das ist aber jetzt eine Frage für Rolltroll, aber der ist nicht mehr da, glaube ich. Hallo? Ja. Hallo? Ach man, wenn jetzt die Alex auch noch was über das Zugunglück. Jetzt, jetzt, jetzt, pass auf, wenn du jetzt nicht lang hast, der Nein, kriegst du ich von bin dem ja schon scheiß Buch auf. dabei. Setz mich nicht unter Druck. Okay. Zwing mich nicht. Schließlich geht es hier um was ganz Trauriges. Sind schließlich drei Männer gestorben. Jule. Ich glaube, es waren sogar drei Männer und Jule. nicht nur drei Menschen. Ja? Erzählst du mir von dem Zugunglück, Ich bitte? bin noch gerade dabei. Es sind drei, Es ist ja auch, es sind drei Männer gestorben. Das ist die Meldung. Sonst heißt es immer, also entweder unter den Verletzten waren Deutsche oder Frauen und Kinder. Ja. Aber was denn? Jetzt erzähl doch mal was von dem scheiß blöden Unfall. Das war mitten in der Nacht, ja. Da ist ein Regionalexpress auf einen Bagger auf den Schienen draufgefahren, weil die haben da irgendwie Gleisarbeiten gemacht. Und gestorben ist der Zugführer und der Bauarbeiter. Aber, ja, scheiße. Ja, das ist natürlich sehr, sehr unschön. Was übrigens... Was habe ich denn vom Volker geklaut? Wer ist denn der Volker? Der Volker, das ist ein Bro von mir. Der kommt immer her und sagt, hier, ich war mal Lehrer und jetzt wollte ich hier was mit Internet machen. Ach, du Fisper. Ja, ich habe einfach mal mir gedacht, dass der Baggerfahrer, der Zugführer plus ein Bauarbeiter, der da vielleicht zufällig gerade rumgesprungen ist, dann... Auf der anderen Seite frage ich mich bei so Sachen immer, also wenn jetzt der fahrende Zug auf den Bagger zukommt und da ist eine Baustelle und da sind ja wohl mehr als zwei Bauarbeiter, hat den Zug keiner gesehen? Also ich meine, dass der in den Bremsen oder so? Gibt's nicht. Was waren das? Ein IR oder was? Also Interregio? Nee, nur ein RE. Das ist kein normaler Express, ja. Wie schnell fahren die? Was soll ich denn das wissen? Also so schnell genug, dass er nicht rechtzeitig bremsen konnte, bevor er auf den Bagger draufgefahren ist. Ja, und da frage ich mich halt, wie das geht, weil für den Zugführer war ja sicherlich, ich meine, so spontan. Ja, es ist ja, darauf will ich ja hinaus, wie lang der Bremsweg ist. Und wenn ich jetzt mal... Dann rechnet mal schön, aber ohne mich. So. Könnt ihr euren Mathe-Cast hier machen? Hallo? Also 2 Kilometer. Der Chat hat geschrieben. Der Chat ist der Chat und der Chat im Chat. Geil. Ja, aber der IR wird ja sicherlich nicht mit tun. War das innerorts oder außerhalb? Außerhalb. Da ist der IR doch keine 140 gefahren, der EE, oder? Ich habe doch keine Ahnung, wie schnell er gefahren ist. Also wenn du schon irgendwelche Geschichten erzählst und da auch noch Menschen drin sterben, dann wären irgendwelche Fakten schon interessant. Dann müsste ich nämlich nicht wie ein Idiot den Chat fragen. Verstehst du? Willst du jetzt damit sagen, dass man ein Idiot ist, wenn man unseren Chat was fragt? Nee, ich will damit sagen, dass ich der Idiot bin. Ja, weil der Chat ist kein Idiot. Lass mal den Chat in Ruhe. Also vielleicht der Chat im Chat, aber nicht der Chat im Allgemeinen. Der Chat im Chat und der andere Chat. Ja? Die sind alle cool. Ja? 20% cooler als du. Ach, ja, das sowieso. Das ist ja jetzt auch nicht so eine große Meisterleistung. Ah, hier Bremse, ja, danke. So, mal gucken, der FSB. Ja, wer später bremst, ist länger schnell, aber ist halt für den Zug ein bisschen blöd, glaube ich. Ach, Mann, jetzt google ich halt mal. Hey, guck mal, wenn du mal dich richtig mit dem Chat auseinandersetzen würdest. Ich bin es nicht gewöhnt, ja, inhaltliche Diskussionen in einem Kein-Porncast zu machen. Also, du tust aber auch den Rio nicht wirklich gut hier vertreten. Ich hoffe nur, er hört nicht zu. Ah, doch. Und dann? Kriegt er von erster Hand, dass er ein Arsch ist. Hallo, Rio. Das sind unsere ganz normalen sexuellen Kosenamen. Ja, eure. Habe ich schon erzählt, ich habe dich letztens im Fernsehen gesehen. Ja, das hast du erzählt. Ne, die eine. Und ich habe dir gesagt, du sollst es nicht erklären, du sollst es nicht erzählen, es soll unter uns bleiben. Aber so gehst du mit unseren Geheimnissen um. Mhm. Also, die kann man auch nichts anvertrauen. Also, der Bagger stand auf dem falschen Gleis. Okay. Bei den Ermittlungen nach dem schweren Zugunglück mit 3 Toten in Mülheim bei Offenbach sind die Experten zwar einen Schritt weitergekommen. Es seien aber noch viele Fragen offen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Wir gehen davon aus, dass der Bagger zum Zeitpunkt des Zusammenpralls auf dem falschen Gleis stand. Gibt's da... Es habe einen konkreten Auftrag für die Reparaturen gegeben. Feststehe demzufolge auch, dass der Zug auf dem richtigen Gleis unterwegs gewesen ist. Es ist nur unklar, ob die darüber Bescheid wussten, dass sie auf dem falschen Gleis sind oder sich der Baggerführer vertan hat. Klarheit soll die Auswertung der beiden Fahrtenschreiber geben. Das kann mehrere Wochen dauern. 500 Meter Schienen ausgetauscht. Am frühen Montagmorgen wurde die Bahnstrecke wieder freigegeben. Betroffen war die Regional- und Fernverkehrsstrecke zwischen Offenbach und Hanau. Apropos, da wohne ich nicht, falls jemand jetzt googeln sollte. Auf einer Länge von 500 Metern mussten Schienen komplett ausgetauscht werden. In der Nacht zum Freitag war der Regionalzug mit 34 Fahrgästen bei Mülheim mit voller Wucht gegen einen mehr als 20 Tonnen schweren Bagger auf dem Gleis geprallt. Der Lokführer, der Baggerfahrer und ein Bauarbeiter kamen ums Leben. 12 Reisende und ein Zugbegleiter wurden verletzt. Die Schadenshöhe des Unfalls wird weiter auf einen 7-stelligen Beitrag geschätzt. War das so ein normaler Bagger oder war das irgendwas Besonderes für Gleisarbeiten? Es waren 20 Tonnen Bagger. Ja, Jule, aber ich verrate dir mal was aus der Realität. Es gibt mehrere Arten von Baggerfahrzeugen, die durchaus, ja, auch wenn sie nicht auf Gleisen eingesetzt werden, schon mal 20 Tonnen. Es war ein normaler Bagger nach Bild. Ah, das wollte ich. Das, ja, link doch mal. Ja, du bist ja hier so sensationsgeil und so. Pass mal auf, ja. Wenn du hast mir jetzt hier irgendwas erzählt und ich habe so getan, als würde mich das interessieren. Ja, das ja so geht es auch hier. So und nicht anders, mein Freundchen. Also das ist nicht, ja gut, das ist ein kleiner Bagger. Ja. Ja, der wiegt halt trotzdem 20 Tonnen und guckt dir an, wie der den Zug gestoppt hat. Ach du Scheiße. So, ja. Aber wenn ich jetzt das Bild ja sehe, jetzt müsste man mal, ich würde das gerne mal auf Google sehen, wie weit das nach da hinten. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Als unten drunter steht. Machen wir jetzt eigentlich bald Schluss? Ich mit dir. Ich hab's mehrfach versucht, aber kommst ja immer wieder. Das ist überhaupt gar nicht wahr. Auch gar nicht wahr. Ja, wie geht das denn jetzt hier mit dir weiter? Weiß ich noch nicht. Aber pass auf, dann sag ich dir das mal. Ja, jetzt heul nicht gerade wieder ab, wenn ich sag, aber du kriegst ja deinen Block wieder. Ja. Und dann feeden wir, also die alten, den alten Feed feeden wir bei dem Herrn Burns, weil den Herrn Burns ziehe ich nämlich um. Und wir feeden dann, bis der Burnsy zurückkommt. Feeden wir unter dem gleichen weiter oder koppeln wir das aus, fairerweise, ne? Weil wir will ja nicht alles kaputt machen. Wie, hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, weiß ich nicht. Denk dir was aus. Kein Porncast Reloaded oder kein Postcast. Ja, aber kein Horstcast. Ja, der Horst ist ja auch auf Kur. Wie auch immer, da ich... Junge, Mädchen. Warum soll das denn eigentlich Reloaded sein, wenn der einfach auf Kur geht? Hat er doch Pech gehabt. Weil das so ist. Aha. Ja. Warum? Darum. Also eine höhere Macht ist mir erschienen und hat gesagt, guck mal in deine Kristallkugel. Dann habe ich da reingeguckt und dann stand das da. Mhm. Und jetzt kommst du. Echt? Ich wollte hier jetzt eigentlich ins Bett. Gut. Also, eine ich schließe dich hier nochmal ein. Ne? Kannst du ja nochmal eine Nacht drüber schlafen, doch. Und du überlegst dir dann mal, wo deine Fehler liegen, was du falsch gemacht hast. Stopp, alles klar. Und, ich habe überhaupt gar nichts falsch gemacht. Ja, das ist, kannst du mir dann morgen erzählen. Denk mal drüber nach, wie du dich mit deinem Verhalten, ja, und ob du so im Leben wirklich weiterkommst. Nö. Ja? Solange ich weg von euch komme, reicht's mir. Wer ist denn euch? Alle. Alle. Also alle. Euch, alle und ihr sind immer die gleichen. Alle anderen außer mir. Sind alles voll die Ärsche. Hast du jetzt gesagt? Ja, das weiß ich nicht. Ich bin ja, gehöre ja auch zu alle. Mit den anderen. Also die anderen alle und ich. Oder die anderen alle ohne mich. Ist egal. Ist dir egal? Ja. Die sind alle scheiße. Nee, hast du jetzt gesagt. Ugh. Das Niveau lässt immer, also wenn wir überhaupt mal ein Niveau hatten, dann geht's jetzt flöten. Ich mit den Fieden weiß ich nicht, weil ich muss mir das auch online besprechen. Ich muss mir das auch online bestellen. Müssen wir das jetzt online besprechen? Das interessiert doch keinen, was mit dem Feed ist. Hauptsache einer kommt. Immer, dass dir einer freiwillig zuhört. Ja, das ist echt. Okay, pass auf. Von ja, hallo, soll ich die Nachrichten veröffentlichen? Jule, bitte melde dich. Komm in Skype. Das kann ja jeder geschrieben haben. Ja, was meinst du, was ich hier von dir für Meldungen habe? Ja. Ja. Aber. Naja, wir werden es sehen. Also morgen nicht. Ich habe an deine Hörer gedacht, ja, und hab gedacht, komm, dann hilfst du dem armen Mädchen mal. Du bist einfach nur, du wolltest einfach nur. Und er geht unbedingt, ja. Ist jetzt ja. Aus. Ja, richtig. Bio ersetzen und so. Ja, genau. Das ist eigentlich ist der Burns nämlich auch bei mir im Keller eingesperrt. Ja. Beziehungsweise er ist in 2 Tortilla-Fässern. Da gehört er auch hin. Ich bin jetzt der neue Riot Burns. Und, du bist doch viel besser als er. Das merkt überhaupt gar keiner. Ja. Schleim mal nicht so scheiße rum. Doch. Du bist ja viel besser wie der. Doch, also es ist ja wohl auch keine große. Weiß ja was, ich lieb, das neckt sich, ja. Ja, aber das ist auch keine große, einfach zu, dass Meisterleistung. Gib's doch jetzt, komm. Nee, ist keine große Meisterleistung, besser als der zu sein. Deine Art. Was ist mit meiner Art? Unmöglich. Die findest du total toll. Mhm. Klar, deshalb habe ich ja einen Harem mit 2 von deiner Sorte. Also, ja. Du denkst jetzt mal über deine Taten nach. Ja. Und wie du ich bereue hier, alles. Und wie du hier mal irgendwie uns, ne, gehaltvoll. Denk mal an deine Hörer, die immer wieder treu zu dir und zum Burns oder wem auch immer. Ist mir nein, sie sind dir treu gegenüber, weil sie ertragen, auch wenn du hier 70 Minuten Soundcheck machst. Ja, aber vielleicht denken die, boah, guck mal, voll cool. Ich wollte schon immer mal dazuhören, wie das mit dem Einrichten von Fail-Audio geht. Pass mal auf, von jemandem, der sich 10 PDF-Reader installiert und dann PDF erstellen kann, ja. Dann lass ich mir überhaupt nichts erzählen. Ja. Du bist so ein Arsch. Du konntest super an deinem Rechner eine Aktion gleichzeitig machen. Ja. Und jetzt. Ja. Oh, das du bist so ein Depp. Pass mal auf, fahr mal alles und wieder runter. Ja. Und dann gehst du in den Keller, wo kalt ist. Und lass dann, mal meine 10 PDF-Programme in Ruhe. Lass mal mit viel Druck alles raus. Kannst die Hand vorhalten, wird schön warm. Ich hab übrigens wieder drauf. Du bist drauf, ja. Auf Turkey oder so. Da hast du dir Essen ins Auge gelegt und zu lange in die Sonne geguckt. Oder so. So, können wir jetzt mal Schluss machen. Wir haben fast 1. Ei. Du wolltest nur eine halbe Stunde machen. Ja, ich konnte ja nicht wissen, dass deine Unterbrechungen hier das ist so in die Länge ziehen. Ich sah einfach, ich schneide einfach, wir schneiden das raus. Wir schneiden mich raus. Nein, wir schneiden alles, was nach dem Audio kam, nach dem Soundcheck raus und veröffentlichen nur in den Soundcheck. Ja. So verlieren wir Leute, das ist gut. Ach, Kind Gottes, weißt du. Ich bin kein Gotteskind. Von mir aus kannst du auch die Ausgeburt Satans sein. Ja, das schon eher. Ja. Mit deinem Rechner umgehen kannst du trotzdem nicht. Das ist doch überhaupt gar nicht wahr. Jule? Nur, also ich habe ja wohl bewiesen, dass ich mit meinem Rechner umgehen kann, weil ich kann ja Programme downloaden und installieren. Ja, und wenn man dich fragt, warum hast du das runtergeladen, dann sagst du ja, das war bei den Top-Downloads mit dabei. Ja. Aber ich gehe mal ins Internet, mal gucken, was es gibt, da lade ich ein paar Sachen runter und installiere mir die schön. Ja. Und nachher zu Hause sieht die Software im Licht ganz anders aus wie auf dem Webserver und dann bringst du sie zurück oder lässt sie einfach installiert, ziehst noch 5 Stück drüber. Ja. Die hatten alle ihre Daseinsberechtigkeit, Berechtigung. Ei. Guck mal, der German Student. Ist der noch da oder liegt der schon mit blutenden Ohren auf dem Keyboard? Der ist schon tot. Aber das ist gut, wenn der... Wenn der tot ist. Ja, aber dann läuft der Stream weiter. Also wir haben immer einen Zuhörer mehr als den Ripper. Nee, oder ist er auch Ripper? Nee. Jack the Ripper ist der, ja. Was hat der schon Nutzen geschlachtet? Jule, möchtest du jetzt hier zum Ende kommen oder noch irgendwas mit mir diskutieren? Oder? Ja, du bist ja die ganze Zeit am... Finde doch mal raus, wo der liebe Markus ist. Der ist zu Hause. In Münster. In Münster. Kennt er eigentlich auch die Marina Weißbrand? Ja, einfach irgendwelche Namen raushauen. Das ist von den Piraten. Ach so. Die kommt auch aus Münster. Und studiert die nicht auch Psychologie? Markus, machst du mit der rum? Gesehen bei der Demo gegen rechts letztens. Ja. Sollte sie mal in ihrer eigenen Partei anfangen zu demonstrieren. Gegen sich selbst am besten, ne? Nee, die ist ja kein Nazi. Ja. Die ist Jüdin. Oh, und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt Wieso denn? Von irgendwo doch... die Jule her. Ja? Die ist echt... Sie hat gesagt, sie ist gläubige Jüdin. Also kein Nazi. Okay, das sind jetzt Religionen und Volkszugehörigkeiten erwähnenswerte Features einer Person, oder was? Von mir aus kann die sich schwarz anmalen mit den Beinen wackeln, während die einen Handstand macht. Ja. Das ist mir echt, und wenn die in Cherokee-Indianer gefrühstückt hat, dann ist das auch cool, wenn die meint, dass sie das... Ich wollte nur sagen, tschüss, Lolpones. Ah, da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Ich habe ihn gekickt. Für die, die zuhören, weil dann kriege ich wieder einen Anschiss, weil den Zuhörern nicht klar ist, was ich da getan habe. Das ist dir selbst gar nicht so richtig klar. Nee, aber das ist Sinn und Zweck dieses Podcasts. Irgendwelche Leute aus dem Chat zu kicken. Ja, ist ja gar nicht irgendwer. So, eigentlich, ich ziehe das auch eigentlich nur, bis der German Student endlich die Datei annimmt. Welche Datei denn? Ja, das geht dich nichts an. Das ist nur für die Hörer. Darf ich jetzt aufhören? Ja, Schatzi. Du brauchst jetzt gar nicht mit Schatzi anzufangen. Also, der ist heute echt abgefahren, mein Lieber. Der Markus, legt dir jetzt noch ein Happy Birthday hier drauf? Das höre ich doch sowieso nicht. Dann stell dir vor, dass irgendeiner so viel Herz besitzt, ja, und für dich nochmal ein auf... So. Abgesehen davon hat die Marina Weißband ihre eigene Religionszugehörigkeit in die Medien gebracht. Das war jetzt nicht ich. Sind wir off? Nein, wir sind noch nicht off. Wir warten. Nein, wir sind noch nicht off, Markus. Wir warten. Wir warten wegen... Du sollst die Datei annehmen? Du sollst die Datei annehmen? dann kannst du für die alte Bratze hier ein Happy Birthday drauflegen und schiebst das da. Dann kannst du das für die tolle und sympathische und liebe Jule dann das Happy Birthday drauflegen. Dann das, was ich schicke, und dann hinten dran das, was er noch hat. Das ist aber kompliziert. Ja, Jule, du musst ja nicht alles wissen. Ja, du musst nur machen, was ich sage. Du sollst ihm dann kurz Bescheid sagen, weil sonst checkt er das nicht. Ja, also wenn sich jetzt das Skype hier eingependelt hat. Haben die jetzt eigentlich, die Brüllaffen, jetzt eine weibliche Moderatorin gefunden? Das weiß ich nicht. Ich werde die Brüllaffen nachher anlegen und dann wollte ich das abklären. Aber wenn du. Die anlegen? Du kriegst dein eigenes scheiß Podcast-Format. Nicht in 70 Minuten Audio-Fuck-up plus anschließendem Cast mit Überlänge geregelt, ja, und mengst dich jetzt schon wieder in andere Sachen rein. Jule. Wieso? Ich krieg das doch geregelt. Ich mach hier meinen Job. Für Technik und so seid ihr immer zuständig. Ich habe mit Technik nichts zu tun. Ich bin hier nur für meinen Spaß. Du bist Admin. Nee. Mein Job ist es, pünktlich hier zu sein, was ich jedes Mal bin, und dann Scheiße zu labern. Und das mache ich. Und wenn es dir nicht passt, dann podcasten wir halt einfach nicht mehr. Ist auch okay. Alter, jetzt hast du mich so in den Nerv getrieben, ey, dass ich ihm die falsche Scheiße hatte. Hast du ihm jetzt ein Porno geschickt oder hast du ihm jetzt... Ja, ich hab mich hier aufgenommen. Dein Privatporno. Wie ich mir den Schnibbi als massiere, dann habe ich gedacht, geil. Okay, das hätte er schon. Ach, Jule, weißt du, es ist selbst... Ich hab doch gesagt, du kannst den Rio dann ablösen in der Klapse, wenn er sich erholt hat von mir. Nee, ich sag dir, wenn ich rausfinde... Ja. Das, wenn du rausfindest. Warum du so ein liebenswertes Mädchen bist. Du sollst doch nicht lügen. Ja, das wird jetzt auch eh keiner. Also, dann soll jetzt hier der German Student einfach das Happy Birthday drauflegen und uns rauskicken. Ja, sag du schon mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss, bis irgendwann. So. Soll ich dich einfach zack weg und... blow them out, and that's my special way to spend my very special day, and that's the way it's always gonna be when I say happy birthday to me. When it's my birthday, I hope that we get a cold rainy day, so my presents get wet. I'll put some extra fish on my birthday cake and tell all my friends to go jump in the lake. That's my special way to spend my very special day. And that's the way it's always gonna be when I say happy birthday to me. Birthday, I know where they're there. To count all the cards that I get in the mail, I count the cake and candles up on the shelf, and count all the gifts that I give to myself. One present, two presents, three presents, four presents, five beautiful presents, ah, ah, ah. And that's my special way to spend my very special day. And that's the way it's always going to be when I say happy, say happy, say happy birthday to me, to me, to me, to me, to me. Erfahren, dass man heute vor ein paar Jahren den Zeitpunkt günstig fand und dich kurzerhand entband. Seitdem bist du auf der Welt, schön, dass es dir hier gefällt. Alles Gute zum Geburtstag. Wir wünschen dir, dass lauter nette Leute ganz besonders heute ganz in deiner Nähe sind. Und dass sie dir vielleicht sogar was schenken und dass sie an dich denken, denn du bist das Geburtstagskind. Wir wünschen dir im neuen Lebensjahr, dass das, was gut ist, bleibt so wie es war. Und dass alles, was dich nervt, sich zumindest nicht verschärft. Happy Birthday! Wir wünschen dir, dass du an jedem Morgen fröhlich ohne Sorgen deinen neuen Tag beginnst. Und dass du zwar höchstwahrscheinlich nie die Fernsehlotterie, aber manchen neuen Freund gewinnst. Wir wünschen dir im Sommer Sonnenschein, im Winter soll es ohne Ende schneien, solange du je nachdem wie's ist, passend angezogen bist. Happy Birthday! Und dass viele Leute dich besuchen und dir leckeren Kuchen bringen, ja, das wär uns recht. Wir hoffen, du sagst, heute ist ein Tag, ganz genau wie ich ihn mag. Geburtstag haben ist nicht schlecht. Und dass du auch in Zukunft ganz ohne Beschwerden Freude hast am gepflegten Älterwerden. Also kurz gesagt, und darum sind wir hier. Wir gratulieren dir.